Lose Bretter, berstende Möbel, Besen, die dem Zauberlehrling nicht mehr gehorchen wollen oder die hartnäckige Nudel im Gesicht beim entscheidenden Rendezvous. Sie haben da was am Mund. Nein, auf der anderen Seite. Ist es weg? Ja. Hildegard. Ja? Sehen Sie mich an. Zuweilen führen die Objekte auf der Bühne ein beängstigendes Eigenleben und sie werden immer lebendiger, meint André Lepecki, brasilianischer Theatertheoretiker und Kurator des In Transit Performance Festivals im Berliner Haus der Kulturen der Welt. In den letzten Jahren haben viele Performance-Künstler den Widerstand der Objekte entdeckt und die Auseinandersetzung zwischen Subjekt und Objekt. Natürlich denkt Lepecki dabei nicht an billigen Slapstick, sondern er hat die zeitgenössische Performance-Szene im Blick, jene merkwürdige Kunstform irgendwo zwischen Theater, Installation und Experiment. Wenn Lepecki vom Aufstand der Objekte auf der Bühne spricht, hat er zwei Entwicklungen im Sinn. Zum einen die zwiespältige Rolle der Konsumgüter. Wir werden überwältigt von Überproduktion und Überkonsum. Neulich habe ich in einer UN-Statistik gelesen, dass in den USA 99% aller Güter, die heute gekauft werden, ein halbes Jahr später auf dem Müll landen. Auf dem In-Transit-Festival ist es vor allem die Abramowitsch-Schülerin Yingmai Duan, die sich mit diesem Aspekt auseinandersetzt. Die Chinesin betätigt sich 2 Wochen lang als Müllsammlerin, um am Ende des Festivals aus den Müllbergen eine begehbare Installation zu schaffen. Mit den Objekten als Erinnerungsmüll arbeitet der argentinische Regisseur Emilio Garcia Webi. In einem von allen Seiten einsehbaren Würfelraum sitzen 3 Darsteller mit Karnevalsmasken. In einer Szene ziehen sie Unmengen von mechanischem Spielzeug auf und filmen die zum Leben erweckten Trommler, Hasen und Puppen. Die Bilder werden nach außen projiziert. Ein verzweifelter Versuch, in die Welt zurückzukehren, als das Kind ein Kind und ihm alles beseelt war, wie es bei Handke heißt. Rebis Manifiestos de Niños, Manifest der Kinder, erinnert natürlich auch an die Schöpfungsgeschichte. Nur dass hier gleich 3 Götter den toten Dingen Leben einhauchen. Die wiederum vom Publikum als quasi übergöttliche Instanz beobachtet werden. Dem Menschheitstraum von den Objekten, die zu Subjekten erweckt werden, steht eine umgekehrte, gewalttätige, reale Geschichte gegenüber. In der westlichen Wirtschafts- und Kolonialgeschichte wurden immer wieder Menschen als Objekte, als Ware behandelt. Die Sklaven, die irgendwann anfingen, Widerstand zu leisten. Im Performance Festival In Transit werden Tänzer und Choreografen aus Südafrika wie Nelly Siwe Xaba diesen Part übernehmen. In Black, White hinterfragt sie gängige Klischees von Schwarz und Weiß. Der politische Anspruch des Festivals soll das Publikum allerdings nicht das Lachen und die Lust austreiben. Slapstick-Elemente finden sich immer wieder in André Lepeckis Programm, aber vor allen Dingen viele Premierenfeiern und Partys. What I think the festival is showing, there's always a way out. Wir wollen aber auch zeigen, es gibt immer einen Ausweg. Einen Ausweg, der Lust macht. Das gilt hoffentlich auch für den zu später Stunde besonders auf Partys anzutreffenden, ganz besonders tückischen Widerstand der Objekte. Nein!